Das liberale Piemont blieb auch nach seiner Niederlage von 1849 der Hort der Freiheitsfreunde. Seine Beziehungen zu Österreich besserten sich nicht. Die Lombarden versucht Erzherzog Maximilian, der Bruder des Kaisers, vergebens durch Milde zu versöhnen. Napoleon aber wird durch den Grafen Cavour für die Sache der italienischen Einheit gewonnen. Feindselige Stimmung führt zu gegenseitigen Rüstungen. Ein Angriff auf Österreich scheint bevorzustehen, als dieses durch ein von dem Greisenfürsten Metternich, der längst wieder nach Wien zurückgekehrt war, inspiriertes und gegen den Willen des Grafen Buol abgefasstes Ultimatum sich selbst in die Rolle des Angreifers begibt. Frankreich erhält dadurch den gewünschten Grund zum Eingreifen. Die Österreicher jedoch versäumen, die beste Zeit mit den Sardiniern abzurechnen, ehe die Truppen des französischen Kaisers über den Mont Cenis und den Mont Genèvre über die Alpen gekommen sind. Ihre Armee ist für diesen Krieg wenig gerüstet. Des Kaisers Generaladjutant, der allmächtige Graf Grünne, war ein ebenso anmaßender wie unfähiger Ratgeber, und unter seinem Einfluss konnten starke Persönlichkeiten im Heere nicht aufkommen. Der überragende Radetzky ist 1858 hochbetagt gestorben. Trotz seines inneren Widerstrebens wird der kriegsunerfahrene Feldzeugmeister Graf July zum Oberbefehlshaber ernannt. Er erweist sich in der Stunde der Gefahr als unschlüssiger Höfling. Die Feinde können sich vereinigen und sind nun stark überlegen, zumal die Franzosen in den gezogenen Kanonen modernere Geschütze als die Österreicher besitzen. Garibaldi operiert wiederum mit Freischaren im Rücken der österreichischen Armee. Diese muss hinter den Tessin zurückweichen und wird am 4. Juni in der Schlacht bei Magenta durch blutigen, lange hin und her schwankenden Ringen von den Franzosen infolge der mangelnden Festigkeit ihrer Führung geworfen. Napoleon zieht in Mailand ein, Mittelitalien verjagt seine habsburgischen Herrscher. Den Oberbefehl über die nun hinter dem Mincio stehenden zwei österreichischen Armeen führt jetzt, von General Hess beraten, Kaiser Franz Joseph persönlich. Am 24. Juni kommt es, in dem Angriff auf Angriff stößt, zur Schlacht bei Solferino, in welcher die Österreicher wieder zurückgedrängt werden, obwohl ihr rechter Flügel unter Ludwig Benedek gegen 5 Angriffe der Piemontesen bei San Martino erfolgreich gewesen ist. Beide Teile haben schwere Verluste erlitten. Noch 200.000 Mann stark gehen die Österreicher hinter das Festungsviereck Mantua, Verona, Peschiera und Vicenza zurück. Aber Napoleon gelingt es in sehr geschickter Weise, den Kaiser Franz Joseph zunächst zu einem Waffenstillstand, dann zum Frieden von Villafranca zu veranlassen, indem er ihm eine drohende Intervention der neutralen Mächte vortäuscht. Österreich tritt die Lombardei an Frankreich ab, das sie an Sardinien weitergibt. Italien, in dem die vertriebenen Herzöge wieder eingesetzt werden sollen, soll unter Vorsitz des Papstes ein Staatenbund werden, dem mit Venetien auch Österreich zugehört. Jedoch eine Volksbewegung hat den Anschluss Mittelitaliens an das Königreich Sardinien durchgeführt und die Mächte erkennen die vollzogenen Tatsachen an. Das Habsburger Reich hat seinen wertvollsten italienischen Besitz und damit die Vormachtstellung auf der Halbinsel verloren, obwohl Preußen zu bewaffneter Vermittlung bereit war, wenn ihm Wien vertraglich den Oberbefehl über die aufzustellende Bundesarmee zuerkannt hätte. Es hat sich dessen geweigert. Trotzdem war Preußen und auch der Deutsche Bund bereits im Stadium der Mobilisierung, als Österreich übereilt Frieden schloss, um nicht in der deutschen Frage den preußischen Oberbefehl über das Heer anerkennen zu müssen. So hat Franz Joseph kein Recht zu seiner erbitterten Klage, er sei zum Frieden gezwungen worden, weil er von seinen natürlichen Bundesgenossen im Stich gelassen worden sei. Bismarck aber hatte in diesem Krieg seinem Herrscher geraten, sich auf die Seite der Italiener zu stellen. Schon als Bundestagsgesandter sehr einflussreich, war er 1859 Gesandter in St. Petersburg geworden. Hier erwirbt er sich das dauernde Vertrauen des Zaren. Unter dem Einfluss der italienischen Ereignisse, denen dann bereits 1861, mit Ausnahme von Rom und Venetien, die Einigung der Halbinsel zum Königreich Italien folgt, erhebt sich auch das deutsche Nationalgefühl und zwar kleindeutsch gerichtet, im Sinne einer Lösung der deutschen Frage unter Preußens Führung ohne Österreich. Demokratische und liberale Kreise vereinigen sich am 15. und 16. September 1859 zur Gründung des Deutschen Nationalvereins, dessen Seele die Hannoveraner Rudolf von Bennigsen und Johann Miquel werden. In Frankfurt gegründet, verlegt der Verein, vom Herzog eingeladen, seinen Sitz nach Coburg. Gemäß der Reichsverfassung von 1849 fordert er eine einheitliche Zentralgewalt und ein deutsches Parlament. Preußen soll die Führung haben. Das erwachte starke Nationalgefühl offenbart sich auch bei der Schillerfeier von 1859. Dem kleindeutschen Nationalverein stellt sich, in seiner Wirkung jedoch viel unbedeutender, ein im Herbst 1862 gegründeter großdeutscher Reformverein entgegen. Versuche der Mittelstaaten, eine Reform des Deutschen Bundes herbeizuführen, scheitern an Preußens Ablehnung. Auf einer Besprechung des Prinzregenten mit Kaiser Franz Joseph zu Teplitz am 26. Juli 1860 erklärt sich Preußen zu einer Garantie für das österreichische Venetien bereit, wenn ihm der Kaiserstaat in Deutschland Zugeständnisse mache. Ein Ergebnis kommt nicht zustande, doch ergibt sich hier, wie auf einer Warschauer Zusammenkunft Franz Joseph mit Wilhelm und Alexander, eine Milderung der bestehenden Spannung. Kaiser Franz Joseph versucht auf einem Fürstentage zu Frankfurt am Main vom 17. August bis 1. September 1863 eine Reform des Deutschen Bundes unter stärkerem Einfluss Österreichs zu erreichen. Aber durch das Fernbleiben des Hohenzollernstaates ist die Tagung, zu der sonst alle deutschen Fürsten erschienen waren, gescheitert. Bismarck, schon damals Ministerpräsident, hat seinen König vom Besuche Frankfurts abgehalten. Es ist der letzte deutsche Vorstoß der Habsburger Monarchie.